Du hast gute Laune, du bist unterwegs. Du bist auf der Suche, wo die Welt nicht untergeht. Schwimmst gegen die Strömung, hörst nicht aufs Gerücht. Du bleibst Clown standhaft, verlierst nicht dein Gesicht. Bei dir geht's voll nach vorne, du sprühst vor Energie. All den ganzen Zweiflern lässt du ihren Krieg. Du hast lang schon verstanden, Geld ist nur Papier. Und das Kapital, das ist kein Freund von dir. Selektiv suchst du dir das raus, was du zum Leben, zum Spaß brauchst. Du machst dem Bösen den Garaus, da es für dich nicht existiert. Was du zum Leben, zum Spaß.